Laut der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap stellten die südkoreanischen Militärbehörden erneut vier Apache-Hubschrauber AH-64i, große Angriffshubschrauber der USA, in den Landstreitkräften auf. Das südkoreanische Regime hat vor, durch Investition enormer Geldsummen bis Anfang des nächsten Jahres insgesamt 36 Apache-Hubschrauber einzuführen. Andererseits wird geplant, Cyber-Reserve-Armee zu bilden, die für Cyberkrieg eingesetzt wird.